Von den Wohltaten, fünftes Buch, 1-6. 1. Ich glaube eigentlich, in den bisherigen Büchern meine Aufgabe gelöst zu haben, nachdem ich abgehandelt habe, wie Wohltaten gegeben und wie sie angenommen werden müssen. Denn das ist doch das Gebiet dieser Pflicht. Wenn ich mich nun noch irgend weiter dabei aufhalte, so ist das nicht sowohl Erfordernis als Vorliebe für den Gegenstand, und eigentlich sollte ich nur dem nachgehen, wohin er führt, nicht wohin er mich lockt. Denn da wird sich hier und da etwas zeigen, was das Gemüt auf irgendeine Weise freundlich anspricht und was, ohne gerade notwendig zur Sache zu gehören, doch nicht überflüssig sein möchte. Übrigens, weil es so dein Wunsch ist, so will ich, wenn schon der Gegenstand eigentlich erschöpft ist, fortfahren, auch das zu erforschen, was, wenn man es sagen soll, sich an die Sache zwar anknüpfen lässt, aber nicht mit dazu gehört, und wobei man, wenn man es genauer betrachtet, weder etwas Wesentliches noch etwas Vergebliches tut. Dir aber, mein Ebutius Liberalis, bei deiner natürlichen Gutmütigkeit und Wohltätigkeit genügt keine Lobpreisung solches Tuns. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der auch die kleinsten Diensterweisungen mit solchem Wohlwollen gewürdiget hätte. Deine Herzensgüte hat dich bereits so weit geführt, dass du jede Wohltat, die irgend jemanden erwiesen wird, als dir erwiesen betrachtest. Und du bist, nur damit keinen je eine Wohltat gereue, selbst für Undankbare zu vergelten geneigt. Für dich selbst aber bist du von allem Großtun so weit entfernt und möchtest alle, die du dir verbindlich machst, auch auf der Stelle so der Verbindlichkeit entheben, dass, was du auch einem erweisen magst, es das Ansehen haben soll, nicht als ob du etwas an ihm tuest, sondern als ob du vergeltest. Darum kommt dir, was du so gibst, in vollerem Maße wieder zugute. Denn gewöhnlich wuchern die Wohltaten gerade denjenigen, die sie nicht zurückfordern, und so wie den, der Ruhm besonders begleitet, dem es nicht darum zu tun ist, so wird die Frucht der Wohltätigkeit umso reichlicher denen zuteil, welchen nichts daran liegt, ob man gegen sie undankbar sei. Du legst auch niemanden, der Wohltaten empfangen hat, ein Hindernis in den Weg, frei weg, wieder welche zu verlangen. Und von dir ist keine Weigerung zu erwarten, wenn neue Wohltaten erzeigt und zu den verheimlichten und unbeachtet gelassenen zahlreichere und größere hinzugetan werden sollen. Es ist Grundsatz des edlen Mannes, des großen Geistes, mit dem Undankbaren so lange Geduld zu haben, bis man ihn dankbar gemacht hat. Und du rechnest nicht falsch. Die Laster unterliegen der Tugend, wenn du nur es einmal dahin gebracht hast, bei dem Hasse gegen dieselben diesen Grundsatz durchzusetzen. 2. Dir sagt nun eben einzig der Ausspruch als der Ausdruck einer großartigen Gesinnung zu, Es ist eine Schmach, sich an Wohltaten übertreffen zu lassen. Ob dies richtig sei, ist eine Frage, die man nicht mit Unrecht tut, und es liegt darin ganz etwas anderes, als du dir dabei denkst. Bei einem Wettstreit in edlen Handlungen ist es nämlich nie eine Schande, übertroffen zu werden, wenn man nur nicht die Waffen wegwirft und auch wenn man überwunden ist, noch den Willen hat, zu siegen. Es bringen zu einem guten Vorhaben nicht alle gleiche Kraft, gleiche Fähigkeiten, gleiches Glück mit, denn gerade dieses gibt auch bei den besten Planen wenigstens am Ende den Ausschlag. Der Wille an sich, wenn er aufs Rechte gerichtet ist, ist zu loben, wenn ihm auch ein anderer durch schnelleren Schritt zuvorkommt. Nicht ist's, wie bei den öffentlichen Schaukämpfen, dass der Kampfpreis entscheidet, wer der Vorzüglichste sei, wiewohl auch bei diesen der Zufall manchmal einem voranhilft, der nicht gerade der Beste ist. Wenn sich's um einen Dienst handelt, den einer wie der andere so vollkommen als möglich leisten möchte und der eine dabei mehr tun kann und Mittel zur Hand hat, die seinem Wunsche Genüge tun und ihm, was er auch Großes unternimmt, das Glück hold ist, der andere aber an Willen ihm nicht nachsteht, so ist derselbe, mag er auch weniger dagegen leisten, als er empfing, oder gar nichts, wenn er nur vergelten will und mit ganzer Seele dafür bemüht ist, ebenso wenig überwunden, als einer, der mit den Waffen in der Hand stirbt und den der Feind eher töten, als zum Weichen bringen konnte. Was du für schmählich hältst, das kann einem edlen Manne nicht begegnen, nämlich, dass er überwunden werde. Wird er doch nie unterliegen, nie auf den Kampf verzichten, bis auf den letzten Tag seines Lebens wird er gerichtet stehen, und in dieser Stellung wird er sterben. Großes empfangen zu haben, sich rühmend, aber nicht Minderes gewollt zu haben. 3. Die Lacedämonier lassen es bei ihren Leuten nicht auf das Pankratium und den Cestus ankommen, weil man sich da, wenn man unterliegt, selbst für besiegt erklären muß. Ein Wettläufer kann das Ziel zuerst erreicht haben, er ist aber dem andern doch nur an Schnelligkeit, nicht an Streben zuvorgekommen. Ein Ringer, dreimal vom Gegner geworfen, kann den Kampfpreis verloren haben, abgegeben hat er ihn doch nicht. Weil die Lacedämonier einen großen Wert darauf legten, dass Bürger ihres Staates nie überwunden seien, so haben sie dieselben zu solchen Wettkämpfen nicht zugelassen, bei denen nicht der Kampfrichter, auch nicht der Ausgang an und für sich den Sieger macht, sondern der Ausruf des Weichenden, der sich die Hand reichen lassen muß. Das, worauf jene bei ihren Bürgern halten, gewährt Tugend und edle Gesinnung einem jeden, niemals besiegt zu sein, weil ja doch, auch wenn die Umstände Herr werden, der Geist unüberwunden ist. Deshalb sagt auch niemand, die 300 Fabier seien überwunden, sondern sie seien niedergemacht worden. So ist auch Regulus von den Karthagern gefangen genommen, nicht aber besiegt worden, und so wer sonst unter der Macht und dem Drucke des tobenden Geschicks unterliegt, ohne die Seele zu beugen. Gerade dasselbe ist bei den Wohltaten. Es kann sein, dass einer mehr empfangen hat, Bedeutenderes und öfter wiederholt, dennoch steht er nicht zurück. Die Wohltaten mögen wohl durch Wohltaten überboten worden sein, wenn du gegeneinander rechnest, was gegeben und was empfangen ward. Vergleichst du aber den Geber und den Empfänger, wie sie denn nach ihrer Gesinnung und ohne andere Rücksichten zu beurteilen sind, so gehört der Preis weder dem einen noch dem andern. Es kommt ja sogar vor, dass es, wenn der eine von vielen Wunden durchbohrt, der andere nur leicht verwundet ist, dennoch heißt, sie seien gleich ausgegangen, wenn es schon aussieht, als sei einer unterlegen. 4. Es kann also keiner im Wohltun übertroffen werden, wenn er die Überzeugung hat, er sei Schuldner, wenn er den Willen hat, zu vergelten, wenn er, falls es durch die Tat nicht möglich ist, es doch am Willen sich nicht zuvortun lässt. Ein solcher, solange er davon nicht abgeht, solange er den Willen festhält, gibt seinen dankbaren Sinn, durch Beweis zu erkennen. Und was liegt denn daran, von welcher Seite mehr Gaben zu zählen sind? Du kannst vieles geben, ich dagegen kann nur empfangen. Auf deiner Seite ist das Glück, auf der meinen der gute Wille. Dennoch stehe ich dir so wenig nach als Unbekleidete oder nur leicht Bewaffnete einer Schar von tüchtig Bewährten. Niemand also wird im Wohltun übertroffen, wenn man annimmt, er sei in dem Maße dankbar, als er den Willen dazu hat. Wäre es eine Schmach, an Wohltaten übertroffen zu werden, so dürfte man von Leuten, die ein Übergewicht von Macht haben, keine Wohltat annehmen, da man ihnen nicht vergelten kann. Ich meine von Fürsten, von Königen, die das Glück an einen Platz gestellt hat, von dem aus sie vieles zu verschenken imstande sein sollten, obgleich sie nur weniges und unverhältnismäßiges dagegen erhalten könnten. Ich sagte von Königen und Fürsten, denen erst noch Dienste erwiesen werden können und deren so hohe Gewalt noch von der Zustimmung und dem Gehorsam der Niedrigern abhängt. Es gibt aber Männer, die über alles Begehren erhaben sind, die kaum von einem menschlichen Bedürfnisse berührt werden, denen das Glück selbst nichts gewähren kann. Von einem Sokrates muß ich ja notwendig an Wohltaten übertroffen werden, notwendig von einem Diogenes, der mitten durch die mazedonischen Schätze unbekleidet einherschritt und des Königs Reichtümer mit Füßen trat. O wahrhaftig, da mußte er selbst und auch die andern, wofern sie für das Licht der Wahrheit nicht blind waren, wohl die gegründete Überzeugung hegen, daß er über dem Manne steht, dem alles zu Füßen lag. Bei weitem mächtiger, bei weitem reicher war er als der damalige Weltbeherrscher Alexander. War es ja doch mehr, daß jener nicht annehmen mochte, als was dieser geben konnte. 5. Nicht ist es schmählich, von solchen übertroffen zu werden an Größe der Wohltaten, bin ich ja doch auch nicht minder tapfer, weil du mich einem unverwundbaren Feinde gegenüberstellst, und hat doch auch das Feuer darum nicht weniger Brennkraft, wenn es auf einen Gegenstand stößt, dem die Flamme nichts anhaben kann, und das Eisen hat seine Kraft zu schneiden darum nicht verloren, wenn ein fester Stein gespalten werden soll, an dem kein Hieb fruchtet und dessen Natur gegen alles Harte unüberwindlich ist. Das Nämliche gilt von einem dankbaren Menschen. Nicht zu seiner Schande wird er an Wohltaten übertroffen, wenn er Leuten verbindlich geworden ist, bei denen entweder die Höhe des Standes oder die Erhabenheit ihrer innern Vorzüge die Wiedererstattung ihrer Wohltaten unmöglich macht. Von unseren Eltern werden wir in der Regel an Wohltaten übertroffen, haben wir sie ja doch nur so lange, als sie uns wegen der Strenge ihrer Zucht lästig vorkommen und wir ihre Wohltaten nicht einsehen. Kommen wir mit den Jahren einigermaßen zu Verstand und fängt es uns an, deutlich zu werden, dass wir sie gerade darum lieben sollten, weshalb wir sie nicht liebten, wegen ihrer Einreden, ihrer Strenge, ihrer genauen Aufsicht auf die unbedachtsame Jugend, dann werden sie uns entrissen. Wenige trägt die Zeit dahin, bis sie wirklich Früchte von ihren Kindern ernten. Die meisten werden es nur durch Mühen inne, dass sie Kinder haben. Dennoch ist es keine Schande, von Vater oder Mutter an Wohltaten übertroffen zu werden. Wie sollte es in diesem Verhältnisse eine Schande sein, da es überhaupt keine ist? Manchen können wir es gleich tun und doch wieder nicht. Gleich sind wir ihnen am Willen, woran ihnen allein gelegen ist und der auch das Einzige ist, was wir ihnen versprechen. Ungleich an Glücksumständen, wenn's aber nur daran fehlt, dass einer nicht Dank erstatten kann, so hat er sich deshalb nicht zu schämen, als wäre er zurückgeblieben. Es macht dir keine Unehre, wenn du nicht zum Zwecke kommst, nur im Auge musst du ihn haben. Oft bringen es die Umstände mit sich, dass man schon wieder um Wohltaten bitten muß, bevor man die alten vergolten hat. Deshalb halten wir aber mit unserer Bitte nicht zurück, noch gereicht es uns zur Schande, daß es bei unserer Schuld das Ansehen hat, als wollten wir nicht erstatten. Liegt ja doch nicht an uns die Schuld, daß es lange ansteht, bis wir uns recht sehr dankbar erzeigen. Es werden eben äußerliche Umstände eintreten, die ein Hindernis machen. Wir stehen jedoch darum weder an gutem Willen zurück, noch wird es zur Schande gereichen, wenn wir übertroffen werden in Dingen, die nicht in unserer Macht stehen. 6. Alexander, der Mazedonierkönig, pflegte sich zu rühmen, an Wohltaten sei ihm keiner zuvor gekommen. Bilde sich solches die hochmütige Seele doch nicht darum ein, weil ihm ohne Heeresmacht Mazedonier und Griechen und Karier und Perser und wer weiß was für Nationen alle zufielen. Meine er doch nicht, dass Folge aus seiner Herrschaft, die sich von Thraciens Winkel bis an die Küsten eines unbekannten Meeres erstreckte. Das Nämliche konnte Sokrates von sich rühmen, das Nämliche Diogenes, der es ihm doch wohl zuvor tat. Ist er denn nicht überboten worden an dem Tage, da der Mann, der über alles Maß menschlichen Übermuts sich aufblähte, einen Menschen fand, dem er nichts zu geben, noch etwas zu nehmen imstande war? Der König Archelaus bat den Sokrates, er möchte zu ihm kommen. Man sagt, Sokrates habe geantwortet, er sei nicht gesonnen, zu einem Manne zu gehen, um Wohltaten von ihm anzunehmen, während er nicht imstande wäre, ihm gleiche zu erstatten. Allein fürs Erste stand es ja bei ihm, ob er etwas annehmen wollte, sodann wäre es ja er gewesen, der den Anfang machte, eine Wohltat zu erweisen. Er wäre ja auf Bitten gekommen und hätte etwas gewährt, das jener einem Sokrates schlechterdings nie erwidern konnte. Auch so war es ja möglich, daß Archelaus Gold und Silber bot, aber Verachtung des Goldes und Silbers dafür einerntete. War's also unmöglich, daß Sokrates dem Archelaus Dank erstattete? Und wie hätte er denn so Herrliches bekommen können, als er gab, wenn er ihm an sich einen Mann gezeigt hätte, der zu leben und zu sterben verstand und sich auf der Grenzlinie zwischen beidem hielt. Hätte er den König über die Natur aufgeklärt, der mitten im Licht, im Finstern tappte und in solchem Grade unwissend war, daß er an dem Tage, wo eine Sonnenfinsternis war, seinen Palast verschloß und, was bei Trauer- und Unglücksfällen Sitte ist, seinen Sohn schor. Wie hoch wäre sein Verdienst gewesen, wenn er den Erschreckten aus dem Schlupfwinkel hervorgezogen und ihm guten Mut zugesprochen hätte, indem er ihn belehrte. Es ist das nicht ein eigentliches Erlöschen der Sonne, sondern das Zusammentreffen zweier Gestirne, da der Mond auf niedrigerer Bahn laufend gerade unterhalb der Sonne seinen Kreis zieht und sie durch sein Entgegentreten verdeckt, da er bald nur unbedeutende Teile derselben überschattet, wenn er sie im Vorbeigehen streift, bald mehr verdeckt, wenn er einen größern Teil seiner Masse vor sie hinstellt, bald den Anblick der ganzen Sonne unmöglich macht, wenn er in gerader Schwingung mitten zwischen Sonne und Erde tritt. Aber wie bald, so wird die ihnen eigentümliche Schnelligkeit jene Gestirne da und dorthin auseinanderführen, so wird die Erde ihren Tag wieder bekommen, und diese Ordnung wird durch die Jahrhunderte gehen, denn diese haben ihre geordneten und vorausbestimmten Tage, an denen die Sonne durch das Dazwischentreten des Mondes ihre gesamten Strahlen auszugießen verhindert ist. Warte nur ein wenig, sogleich wird sie hervortreten, sogleich das, was nur wie eine Wolke ist, hinter sich lassen, sogleich frei und los von dem Hemmenden ihr Licht wieder ungehindert ausströmen lassen. Sokrates sollte nicht vollen Dank erstatten können dem Archelaus, wenn er ihn gelehrt hätte, wie man König sein soll. In dem Falle freilich wäre es keine sonderliche Wohltat gewesen, was er von Sokrates bekam, wenn er diesem überhaupt eine hätte erweisen können. Warum hat denn nun Sokrates diese Antwort gegeben? Der feine Mann, der seinen Reden so gerne einen versteckten Sinn gab und allen, besonders den Großen, mitspielte, wollte jenen lieber mit einem Kompliment abweisen als auf eine trotzige und stolze Weise. Er sagte, er sei nicht gesonnen, Wohltaten anzunehmen von jemand, dem er nicht Gleiches vergelten könne. Er besorgte wohl, er möchte genötigt werden, anzunehmen, was er nicht wollte. Er besorgte, etwas zu bekommen, das des Sokrates nicht würdig wäre. Man erwidert vielleicht, wenn er's nicht wollte, hätte er's ja ablehnen können. Allein das hätte den übermütigen König, der alle seine Wohltaten hoch angeschlagen wissen wollte, nur gegen ihn aufgebracht. Das ist gleich viel, ob du einem König etwas nicht geben oder von ihm nicht annehmen willst. Eine abschlägige Antwort gilt ihm wie die andere, und einen Übermütigen erbittert es mehr, wenn man nichts von ihm will, als wenn man ihn nicht fürchtet. Willst du wissen, was Sokrates eigentlich nicht wollte? Nicht in eine freiwillige Sklaverei treten, wollte der Mann, dessen Freiheit ein freier Staat nicht ertragen konnte.